An Amalie von Imhof von Friedrich von Schiller. Unter der tanzenden Rhein eine Trauernde wandelt Kassandra, mit dem Lorbeer Apolls kränzt sie die göttliche Stirn. Auch die Trauer ist schön, wenn sie göttlich ist, und mit der Freude möge lieblich gesellt wandeln der heilige Ernst.